Und sie sind das Gesetz, wenn du mich erkennst. Sei vor der Sorge. Noch seine Sorgen, die er nur du stehst.